WDR 5. Doc 5. Das Feature. Ein schmaler Pfad am Rande eines Waldes in Zentralkenia. Der Imker Henry Muriuki stapft den Weg entlang zu seinen Bienenstöcken, die hier in den Bäumen hängen. Er trägt schwarze Gummistiefel, eine Fleecejacke und um seine Schulter bammelt ein Beutel aus Ziegenleder. Darin will er alte Waben nach Hause bringen. Überall riecht es nach Eukalyptus, der hier angebaut wird. Muriuki zieht sich seinen Gesichtsschutz über und öffnet vorsichtig einen der Kästen. 120 Völker besitzt er, mehrere Millionen Bienen. Doch in der Region gibt es nicht mehr viele Imker wie ihn. Besonders dort, wo weiter südlich am Hang Kaffee und im Tal Tomaten angebaut werden. Vor ein paar Jahren gab es dort eine Katastrophe. Was genau dazu führte, ist bis heute unklar. Leute haben angefangen, Pestizide auf den Kaffee zu spritzen. Dann starben die Bienen. Du hast deine Bienenstöcke geöffnet und tote Bienen gefunden. 18 Kilometer von hier starben besonders viele Bienen. Die schlimmen Auswirkungen der Pestizide spüren wir bis heute. Fast jedes siebte verkaufte Pflanzenschutzmittel in Kenia ist ein Produkt der deutschen Firma Bayer. Eines der meistgenutzten heißt Thunder. Der Wirkstoff? Imidacloprid. Ein sogenanntes Neonicotinoid, das in Europa seit 2018 verboten ist, weil es die Nervensysteme von Bienen und anderen Insekten schädigt und sie dadurch tötet. Alleine im Jahr 2022 wurden laut eines Berichts der NGOs Public Eye und Unearthed mehr als 18.000 Tonnen Pestizidwirkstoffe aus Deutschland exportiert, die hier nicht mehr zugelassen sind. Es sind teilweise hochgiftige Mittel, die Krebs erregen oder massiv die Umwelt schädigen. Im September 2022 verkündete der deutsche Landwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen deshalb, ein Exportverbot für hierzulande aus gesundheitlichen Gründen verbotenen Stoffe werde zeitnah kommen. Man müsse nur noch einige Details klären. Es war eine Ankündigung, die große Wellen schlug, aber dann passierte nichts. Exportschlager Gift. Der Einfluss der Agrochemie-Lobby. Ein Feature von Paul Hildebrandt und Birte Mensing. In vielen Ländern ist es so, dass die Industrie es clever angeht, sich im Grunde ihre eigenen Gesetze zu machen. Etwa 6000 Kilometer entfernt vom Imker Muriuki sitzt Silke Bäumer in ihrem Büro am Rande von Berlin. Seit vielen Jahren kämpft die Wissenschaftlerin und Aktivistin für ein Exportverbot nicht zugelassener Pestizide. Es ist auch ihrem Engagement zu verdanken, dass die Grünen das Thema auf den Tisch gebracht haben. Den Status quo findet sie unhaltbar. Ich würde auch niemals sagen, dass wir komplett die Pestizidanwendung einschränken sollen bzw. verbieten sollen, um Gottes Willen. Aber dass die hochgiftigen Pestizide, die wissenschaftlich erwiesen sind, dass sie einen Einfluss haben auf Umwelt oder Gesundheit, das steht ja eindeutig Profit wirklich vor Menschenrecht. Jeder Mensch hat ein Recht auf Nahrung. Und wir sagen immer angemessene und ausreichende Nahrung. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, saubere und sichere vor allem Nahrung. Und diese sichere Nahrung wird einfach vernachlässigt. Nach der letzten Bundestagswahl sah es kurz so aus, als hätte Bäumer Erfolg gehabt. Die Grünen nahmen das Exportverbot für hochgiftige Pestizide mit in die Koalitionsverhandlungen und es wurde sogar als Projekt für die Legislaturperiode beschlossen. Aber während Bäumer noch glaubte, einen Erfolg errungen zu haben, begann die Lobby längst zu arbeiten. Denn in Deutschland haben zwei der weltgrößten Agrochemieunternehmen ihren Sitz, Bayer und BASF. Und der Handel mit Pestiziden ist ein Milliardengeschäft. Als das Bienensterben in Kenia begann, hat der Imker Muriuki unzählige Briefe an kenianische Politiker und Wissenschaftler geschrieben. Ich habe versucht, die Abgeordneten hier in Kirinyaga auf das Thema Pestizide anzusetzen. Aber sie wollen immer Bestechungsgelder. Keiner spricht gegen diese Ungerechtigkeit. Wenn du giftige Pestizide hast und Geld, steht dir niemand im Weg. Bisher sind es in Kenia noch vor allem Kleinbauern, die Landwirtschaft für die Versorgung der eigenen Bevölkerung betreiben. Aber das soll sich ändern. Kenias Präsident William Ruto erklärte die Landwirtschaft zuletzt zum führenden Sektor der wirtschaftlichen Transformation. Er will den Agrarsektor massiv ausbauen und damit viele Menschen aus der Armut führen. Um die Erträge zu steigern, sollen die Landwirte stärker auf chemische Dünger und Pflanzenschutzmittel setzen. Entwickelt zu großen Teilen in Europa. Unter anderem von Bayer und BASF. Immer mehr Kleinbauern setzen die Mittel ein, ohne genaues Wissen zur Anwendung. Oder über Folgen für Gesundheit, Umwelt und Nahrungsmittelsicherheit. Für die deutschen Konzerne sind Schwellenländer wie Kenia ein wichtiger, wachsender Markt. Die Chemiekonzerne sehen sich selbst als Entwicklungshelfer. In einer Stellungnahme von Bayer heißt es, ein Exportverbot würde die Nahrungssicherheit von Ländern im globalen Süden gefährden. Frank Terhorst, Leiter Strategie und Nachhaltigkeit von Bayer Crop Science, betont, Bayer-Produkte seien zu 100% sicher. Im Übrigen glaube ich auch, dass wir hier aus dem globalen Norden, insbesondere aus Deutschland heraus, auch aufpassen wollten, jetzt anderen Ländern vorzuschreiben, welche Pflanzenschutzmittel sie zulassen sollen. Das Büro von Silke Bollmohr sieht unscheinbar aus. In Pappkartons stapeln sich bunte Flyer, Broschüren fliegen herum. Ihr Arbeitgeber, das Incota-Netzwerk, wurde in den 70er Jahren als ökumenischer Arbeitskreis in der DDR gegründet. Es kommt aus der Weltladenbewegung. Ein bisschen wie ein unordentlicher Eine-Welt-Laden. So sehen die Büroräume auch heute noch aus. Schwer vorstellbar, dass von hier aus ein Kampf gegen Großkonzerne geführt wird. Silke Bollmohr arbeitet als Expertin für Welternährung und globale Landwirtschaft. Sie ist studierte Ökotoxikologin. Was heißt Ökotoxikologin? Als Ökotoxikologin beschäftigt man sich mit chemischen Stoffen und deren Einfluss auf die Umwelt oder deren Einfluss auf das Ökosystem. Darum Ökotoxikologin. Im Rahmen ihres Studiums ging Bollmohr im Jahr 2005 nach Südafrika, um dort zur Auswirkung von Pestiziden zu forschen. Sie untersuchte dort zunächst Gewässer, beobachtete, wie sich das Ökosystem verändert, wenn bestimmte Stoffe in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Ich weiß noch, ich glaube, da habe ich vielleicht ein Jahr gearbeitet gehabt, da klingelte das Telefon und mich hat ein Hausarzt angerufen aus einem Gebiet, das heißt Roblastal, das ist in Limpopo, also so ein bisschen im Norden Südafrikas, wo halt auch ganz viel Gemüse und Obst angebaut wird. Und der meinte dann zu mir, Mensch, ich habe hier eine Beobachtung. Zu mir kommen extrem viele Menschen, die haben Gliedmaßen, die fühlen sich taub an, Orientierungslosigkeit. Und ich nehme an, das hat was mit den Pestiziden hier vor Ort zu tun, die hier ständig gesprüht werden. Noch während Bollmohr Wasserproben nahm, flogen Spritzflugzeuge über sie hinweg und ließen Chemiewolken zurück. Bollmohr wollte wissen, was wird denn da genau gespritzt? Aber niemand konnte es ihr sagen. Es gab keine staatliche Stelle, die das erfasste oder den Einsatz kontrollierte. Die einzige Institution, die mehr wusste, war ein Zentrum, an das sich Menschen mit Pestizidvergiftungen wenden können. Ein sogenanntes Poison Center von CropLife. Die werden eigentlich normalerweise von nationalen Krankenhäusern ausgerichtet oder vom Gesundheitsministerium. Und in Südafrika war das CropLife, der Dachverband der Pestizidindustrie. Und auch heute ist es noch so, dass jegliche Pestiziddaten eigentlich von CropLife gemanagt werden. Also es gibt in Südafrika eine Datenbank, aber die Datenbank wird eben von der Pestizidindustrie selbst gemanagt. CropLife ist der größte Lobbyverband der globalen Agrochemieindustrie. Dieser Verband wird in unserer Recherche immer wieder eine Rolle spielen. Bei CropLife machen alle großen Agrochemieunternehmen mit. Bayer, BASF, Syngenta mit Sitz in der Schweiz, aber registriert in China. Der Verband ist gut vernetzt. Vertreterinnen und Vertreter von CropLife sitzen auf EU-Ebene als Berater in sämtlichen relevanten beratenden Ausschüssen Agrar, Umwelt und Gesundheit. Während in Deutschland das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit kontrolliert, welche Pestizide angewendet werden dürfen und in drastischen Fällen sogar Wirkstoffe verbietet, soll sich in Südafrika die Industrie selbst regulieren. Schon damals fällt Bollmore auf, viele der angewendeten Produkte sind in Deutschland gar nicht mehr zugelassen. Zum Beispiel das Insektizid Carbofuran, ein für Säugetiere, Vögel, Fische und Wildtiere tödliches Kontaktgift, das auch bei Menschen schwere Vergiftungen hervorrufen kann. Es wurde 2007 in der EU verboten. Oder Chlorfenapyr, das hochtoxisch für Bienen ist und Studien zufolge die Fortpflanzung von Vögeln schädigt. Es ist in Europa für Nahrungspflanzen nicht zugelassen. Im Jahr 2019 ging Bollmore dann nach Kenia, um auch dort zu forschen. Da haben wir uns die Pestizide eben angeschaut und dann haben wir halt gesehen, knapp 45% der registrierten Pestizide sind eigentlich schon in Europa verboten. Im Jahr 2020 veröffentlicht Bollmore ihre Ergebnisse in einer Studie, die in Kenia hohe Wellen schlägt. In einer Petition wenden sich lokale Nichtregierungsorganisationen an die Regierung und fordern eine Untersuchung zu den gesundheitlichen Folgen der eingesetzten Pestizide. Gleichzeitig fordert eine Kampagne Aufklärung über die rapide steigende Krebsrate im Land. Doch die Regierung in Nairobi unternimmt nichts. Monheim am Rhein. Hier befindet sich die Entwicklungsabteilung von Bayer Crop, der Agrarsparte der Bayer AG. Der Chemiker Heiko Rieck leitet die Insektizidforschung. Er will zeigen, wie verantwortungsvoll diese Stoffe entwickelt und auf ihre Umweltverträglichkeit geprüft werden. Seine Abteilung liegt umgeben von blühenden Feldern, abgeschirmt hinter einem hohen Gitterzaun. Das sind zum Beispiel solche Spritzroboter, wo wir unsere Substanzen quasi automatisiert durch Robotersysteme applizieren. In einem Glaskasten fährt ein schwarzer Roboterarm auf einer Schiene entlang, der in einer Art Spritzpistole endet. Er hält vor einem grünen Setzling in einem Blumentopf, sprüht eine durchsichtige Flüssigkeit auf die Blätter. Der Kasten ist hermetisch geschlossen, damit der Wirkstoff nicht nach außen dringt. Und da ist auch der Gedanke dahinter, auch unsere Mitarbeiter werden geschützt zu jedem Zeitpunkt. Keiner der Mitarbeiter ist mit einem nicht vollständigen geprüften Stoff direkt in Kontakt. Und dafür haben wir dann typischerweise Robotersysteme, die nehmen sich die Substanzen automatisiert, die nehmen sich die Pflanzen automatisiert. In der großen Halle gibt es mehrere solcher Glaskästen. Roboterarme fahren auf und ab. Einige Mitarbeiter in weißen Kitteln eilen vorbei. Da können Sie für mich mal kurz einordnen, wie wir sie gerade sind. Wir blicken jetzt auf so ein Gewächshaus. Ja. Und das ist sogar eins, das wir gar nicht mehr im Betrieb haben. Wir sind hier im Gebäude, das nennt sich Insektizidforschung. Wir haben aber andere Kollegen, dazu komme ich gleich, andere Nutzer auch noch drin. Und da haben wir hier ein Gebäude, das aus Büros und Labors besteht. Und im Anschluss haben wir einen Bereich mit Gewächshausflächen, wo wir auch Produkte im ganz frühen Stadium untersuchen auf Wirksamkeit und Kompatibilität mit Nützlingen zum Beispiel. In Testreihen werden die Mittel nicht nur auf ihre Wirksamkeit, sondern auch auf ihre möglichen Nebenwirkungen für Mensch und Umwelt untersucht. Wir laufen eine Metalltreppe hinab in ein riesiges Gewächshaus, in dem tausende Setzlinge stehen. Bayers Produkte sind sicher, betont Rieck, solange sie sachgemäß angewandt werden. Das gelte auch für den verbotenen Wirkstoff Imidacloprid. Bei richtiger Anwendung drohe den Bienen kein Schaden. Damit ein Mittel in Deutschland zugelassen wird, muss Bayer beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit umfangreiche Studien einreichen, einen Zulassungsantrag für den Wirkstoff auf EU-Ebene stellen und schließlich erneut beim Bundesamt die Registrierung des Produkts beantragen. All das kann Jahre dauern. Wir geben bis zu 400 Millionen aus, um ans Ziel zu kommen. Wie viele Millionen? 400 Millionen. Für einen Wirkstoff? Einen Wirkstoff. Wow. Und um ans Ziel zu kommen. Wenn wir im letzten Jahr scheitern, haben wir 360 oder 380 ausgegeben. und können nichts davon zurückholen und müssen alles abschreiben. Das heißt, wenn wir scheitern an irgendeiner Stelle, dann wollen wir das in der Forschung so früh wie möglich erkennen. Dann haben wir vielleicht nur 20 Millionen zum Fenster rausgeschmissen. Für Bayer gleicht die Entwicklung eines Pflanzenschutzmittels einer Wette. Nur wenn der Wirkstoff zugelassen ist und lange genug auf dem Markt bleibt, gewinnt das Unternehmen. Nach 20 Jahren läuft der Patentschutz aus, egal wie lange das Zulassungsverfahren dauert. Ein Exportverbot würde die Gewinnchancen erheblich mindern. Deshalb nimmt Bayer viel Geld in die Hand, um öffentlich Einfluss zu nehmen. In Deutschland steckt das Unternehmen nach eigener Aussage jährlich rund 2 Millionen Euro in ein sogenanntes Verbindungsbüro, das den Kontakt zur Politik herstellen soll. Auf EU-Ebene zahlte Bayer 2023 mehr als 7 Millionen Euro für die Lobbyarbeit. Weltweit hat die Aktiengesellschaft zusammen mehr als 100.000 Mitarbeitende. Kenia. Ein Tomatenfeld in der Region Kirinyaga im Zentrum des Landes. Am Rande des Feldes steht der Bauer Joshua Morimi und blickt auf tausende Tomatenpflanzen, die sich feinsäuberlich aneinanderreihen. Yeah. So what I have sprayed today, like what will be sprayed today? Wir sprühen jede Woche was anderes. That is not what we spray. Wir wechseln das ab. Our change. Yeah. Because the molecules are not wegen der unterschiedlichen Wirkstoffe. Einer von Morimis Mitarbeitern pumpt Wasser in eine große blaue Regentonne. David Monene trägt zerfetzte Hosen und Gummistiefel. In der Tonne rührt er Pestizide an, kippt eine Flüssigkeit ins Wasser und rührt das Gebräu mit einem Plastikrohr um. Fertig ist das Pflanzenschutzmittel. Manchmal ist es Belt von Bayer, heute ist es Topstar von einem chinesischen Hersteller. Beide Mittel enthalten Wirkstoffe, deren Umweltschädlichkeit nachgewiesen und deren Zulassung in der EU nicht verlängert wurde. Monene füllt die Flüssigkeit in seine Pumpe. Mit der Pumpe auf dem Rücken schreitet Monene die Tomatenpflanzen ab. Jede Pflanze wird einmal von unten nach oben, dann auf der anderen Seite von oben nach unten besprüht. Für die nächsten Stunden bewegt er sich in einer Wolke aus Chemiedampf. Es riecht jetzt giftig, der Geruch reizt die Nase. Aber der Sprüher trägt keine Schutzausrüstung. Ich bekomme keine Kopfschmerzen. Ich bin von klein auf daran gewöhnt. Auf der Verpackung des Pestizids steht: Verwendung nur mit Schutzanzug und chemikalienresistenten Handschuhen. Nach dem Einsatz mit Seife und Wasser waschen, Kleidung wechseln. Doch Monenes Chef, der Bauer Morimi, kümmert sich nicht um die Schutzvorkehrungen. Wenn, dann müssen sich die Arbeiter selbst welche besorgen. Das Problem ist der Preis. Mein weniges Geld geht für andere Dinge drauf. Für Ausrüstung reicht es nicht. Morimis Feld liegt abschüssig zum Fluss Ramuthambi, der auch Trinkwasserquelle für hunderte Menschen in der Region ist. Die Pestizide werden durch den Regen vom Feld direkt ins Wasser gespült. Niemanden kümmert es. Morimi besitzt nicht nur viele Hektar Ackerland, er betreibt auch zwei Agro-Vet-Shops, in denen er selber Pestizide verkauft, wie in einem Supermarkt. Sein Laden liegt direkt an der belebten Hauptstraße im nächsten Ort. Davor stehen Säcke mit Tierfutter und Tomatensetzlinge. Drinnen stapeln sich auf Regalbrettern Chemikalien aller Art bis unter die Decke. In Flaschen, Tüten und Dosen. Auf Postern fällt sofort das bekannte Bayer-Logo ins Auge. Im Laden herrscht Betrieb. Zwei Angestellte versorgen die Kunden. Willkommen in unserem Laden. Wir haben Fungizide, Pestizide, alles, was in Agrovet-Läden verkauft wird. Der Großteil der Mittel, die hier die Regale füllen, kommt aus China. Ein Teil auch aus Deutschland, von Bayer und BASF. In einer Bayer-Broschüre für kenianische Bauern zu Pflanzenschutzmitteln für Tomaten werden Gefahren oder Risiken mit keinem Wort erwähnt. Das Produkt Tihan, bei Murimi vorrätig, wird sogar als umweltfreundlich beworben, obwohl US-Behörden es verboten haben, weil es erwiesenermaßen Wasserökosysteme gefährdet. Auch in der EU wurde die Zulassung nicht verlängert. But you can spray today and harvest. Du kannst heute sprühen und morgen ernten. Because these are local markets. Für den lokalen Markt. When we are doing greenhouse, nobody's keiner überprüft uns. But when we are doing, aber im Gewächshaus bauen wir für den Export an, auch Tomaten. Da nehmen wir die Sprühvorschriften ernst. Ich habe mehrere Trainings von Bayer besucht. Sie haben uns aufgeklärt, was man sprühen sollte, was es bringt, welche Vorteile Bayer-Produkte haben. Das Wichtigste, sie haben uns gesagt, sie hätten die originalen Inhaltsstoffe. Bayer-Produkte sind sehr verbreitet. Zum Beispiel Thunder. Das Pestizid Thunder mit dem in der EU verbotenen Wirkstoff Imidacloprid ist einer der Bestseller von Bayer in Kenia. Welche Auswirkungen die Anwendung in Kenia hat, dazu gibt es bislang wenig Studien. Doch zuletzt wurden in einer Untersuchung Rückstände von Imidacloprid in Honig und Bienenstöcken nachgewiesen. Immer wieder berichten uns Menschen hier, dass es früher deutlich mehr Bienen in der Region gegeben habe. Murimi zuckt mit den Schultern. Yes, that is very true. Ja, das stimmt, wegen der Chemikalien, die wir nutzen. Wir töten uns selbst. Wir töten, was wir tun. Wenn man sich entscheidet zu sprühen, dann stirbt alles. Viele sehen es auch einfach als normal an, wenn sie für 5 Minuten die Finger nicht spüren können. Das sind ja auch akute Vergiftungserscheinungen. Und die chronischen Vergiftungserscheinungen, die eigentlich erst wirklich eintreten, wenn man ständig Pestiziden über einen längeren Zeitraum ausgesetzt ist, wie zum Beispiel Fruchtbarkeitsschädigend, Krebs etc. 2 Jahre lang reiste Silke Bollmoor immer wieder durch Kenia und besuchte Landwirte wie den Bauern Murimi. Pflanzenschutzmittel aus Indien und China machen in Kenia die Mehrheit der eingesetzten Pestizide aus. Aber fast jedes 7. Produkt, das ergaben die Recherchen, ist ein Bayer-Produkt. Und was wir dann auch eben durch die Daten gesehen haben, durch die Datenanalyse, war, dass Bayer eben ja nach Syngenta Marktführer ist. Und circa 45% des gesamten Umsatzes mit Pestiziden macht, die in Europa verboten sind. Und das war 2020. Bei BASF, obwohl der Marktanteil so gering ist, sind es sogar 75% gewesen. 75% des Umsatzes von Pestiziden, die hier verboten sind. Und das ist nicht okay. Auch Silke Bollmoor ist Lobbyistin für die andere Seite. Doch im Gegensatz zu den Millionen, die Bayer für seine Interessenvertretung in der Politik aufwendet, wird ihr Verein, das Inkota-Netzwerk, durch Spendengelder, Zuwendung vom Bund und Stiftungsgelder finanziert. Mehr als ein Drittel der rund 50 Mitarbeitenden sind Freiwillige. Bollmoors Studie zu den Auswirkungen von Pestiziden in Kenia erreichte auch in Deutschland ein großes Publikum. Der Spiegel berichtete darüber, auch der Deutschlandfunk. Nochmal kurz zu dem Moment, als dann Özdemir mir das angekündigt hat. Wie ging, also hast du da das Gefühl, okay, jetzt passiert wirklich was? Oder wie? Ja, also da haben wir uns natürlich alle super gefreut. Wir haben gesagt, ja, jetzt haben wir es geschafft und jetzt passiert was, jetzt geht's voran. Weil wir eigentlich davon ausgegangen sind, dass die Ressortabstimmung relativ schnell über die Bühne geht. Und da lagen wir halt falsch, denn wir sitzen immer noch in der Ressortabstimmung. Also es ist immer noch nicht durch die Ressortabstimmung durch, dieses Exportverbot. Und wir fragen uns natürlich alle, warum. Die Ressortabstimmung, von der Bollmoor spricht, ist die Absprache zwischen den zuständigen Ministerien, bevor ein Gesetz dem Parlament vorgelegt wird. Hier steckt der Entwurf aus dem Landwirtschaftsministerium seit fast 2 Jahren fest. Dabei wurde das von den Grünen geplante Gesetz schon während der Koalitionsverhandlungen massiv abgeschwächt. Ursprünglich sollte das Exportverbot generell alle verbotenen Pestizide betreffen. In Berlin treffen wir uns mit Staatssekretärin Silvia Bender aus dem Landwirtschaftsministerium, die auch schon bei den Koalitionsverhandlungen mit am Tisch saß. In den Verhandlungen hat man sich dann am Ende darauf geeinigt, zu sagen, wie in einem ersten Schritt zunächst oder als Ziel für diese Koalition konzentriert man sich jetzt auf die Pestizide, die tatsächlich aus Gesundheitsgründen nicht zugelassen sind. Als Özdemir im September 2022 das Gesetz ankündigte, war also bereits klar, umweltschädliche Stoffe wie das bienenschädliche Imidacloprid zum Beispiel werden vom geplanten Exportverbot ausgenommen. Denn BASF und Bayer hatten sich da schon längst in Stellung gebracht. Wie das abläuft, belegen Dokumente aus Rheinland-Pfalz, an die wir bei unseren Recherchen gelangen. Über ein Verbot muss im Bundesrat abgestimmt werden. Legen die Länder ein Veto ein, scheitert der Plan. In Rheinland-Pfalz ist die FDP-Ministerin Daniela Schmidt zuständig für Landwirtschaft. Am 19. November 2022, wenige Monate nach Özdemirs Ansage zum zeitnahen Exportverbot, schickte BASF ein Rechtsgutachten an den Staatssekretär des Landwirtschaftsministeriums Rheinland-Pfalz. Die Briefe liegen uns vor. Darin wird erläutert, warum ein Exportverbot rechtlich nicht zulässig sei. Eine nationale Verordnung zur Regelung des Exports bestimmter Pflanzenschutzmittel wäre nicht in Einklang zu bringen mit höherrangig geltendem Europa- und Völkerrecht. 2 Monate später, am 19. Januar 2023, traf FDP-Landwirtschaftsministerin in Rheinland-Pfalz, Daniela Schmidt, sich mit einer Bayer-Delegation. Worum es bei dem Treffen ging, ist nicht bekannt. Wenige Wochen später besuchten dann BASF-Leute die Ministerin. Thema? Das Pestizid-Exportverbot. Anschließend schrieb ein Vertreter des Unternehmens in einer Mail, Unternehmen und Ministerin verbinde die Leidenschaft für Landwirtschaft und Natur. Im April 2023 kamen dann schon wieder BASF-Leute ins Ministerium. Wieder ging es ums Exportverbot. Dieses Mal hatten sie eine Liste an Gegenargumenten in der Tasche, die sie der Ministerin darließen, als Argumentationshilfe. Zum Beispiel, dass ein deutsches Exportverbot gegen EU-Recht verstoßen würde, ausführlich dargelegt auf 29 Seiten. Und natürlich, ein Exportverbot würde die Nahrungssicherheit im globalen Süden gefährden. Außerdem müsse man bedenken, dass bei einem Exportverbot die Produktion von Pflanzenschutzmitteln ins Ausland abwandern könnte und zahllose Arbeitsplätze verloren gehen würden. In Rheinland-Pfalz hat BASF viele Standorte. Wir wollen von der Staatssekretärin Bender wissen, wer bremst bei dem Gesetz? Also wir sprechen nicht über solche internen Streitigkeiten innerhalb der Bundesregierung, denn das führt natürlich dazu, dass die Verhandlungen auch nicht leichter werden. Aus Parteikreisen der Grünen heißt es jedoch, die FDP-geführten Ministerien würden bei der Ressortabstimmung blockieren. Auf Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz schreibt das Justizministerium, man gebe keine Informationen zu laufenden Verhandlungen heraus. Das Verkehrsministerium, ebenfalls FDP, reagiert auf Presseanfragen über Monate hinweg nicht. Nur der Bundestagsabgeordnete Gero Hocker ist zum Interview bereit. Hocker ist agrarpolitischer Sprecher der FDP. Auch er hat beim Koalitionsvertrag mitverhandelt. Die Frage ist einfach, ob man nicht eine Industrie dazu treibt geradezu, im Ausland zu produzieren, wo vielleicht auch die Produktionsstandards deutlich niedrigere sind. In unserem Gespräch wiederholt Hocker all jene Argumente, die wir auch schon von Bayer und BASF kennen. Vor allem, die Industrie wandere ab, wenn das Verbot komme. Arbeitsplätze seien in Gefahr. Ich könnte mir nur vorstellen, dass man vielleicht dann perspektivisch in Länder geht, wo nicht nur Wege kürzer sind, sondern wo auch Zulassungsverfahren unkomplizierter sind, als es vielleicht in Deutschland oder in Europa der Fall ist. Zu den Umwelt- und Gesundheitsfolgen der giftigen Stoffe in Ländern wie Kenia sagt Hocker, im Zweifel müsse man die in Kauf nehmen, wenn dadurch die Ernährung gesichert würde. Über die Verhandlungen um das Exportverbot selbst will Hocker nichts sagen. Ich Ja, die FDP führt da so Argumente an, wie dass dieses Exportverbot nicht viel bringen würde. Denn wenn Deutschland diese Wirkstoffe nicht liefern würde, dann würden halt andere das machen. Und außerdem seien diese Wirkstoffe halt sehr wichtig für die Länder, die diese Wirkstoffe dann kaufen, um halt Lebensmittel dort zu produzieren. Das ist der Journalist Joost Maurin von der Taz. Er berichtet seit Jahren über Agrarpolitik und verfolgt auch das Thema Pestizidexportverbot genau. Er ist sich sicher, der Einfluss der Industrie hat längst gewirkt. Ich halte diese Argumente der FDP für vorgeschoben, denn es geht hier tatsächlich um Wirkstoffe, die sehr gefährlich sind für die Gesundheit, also die zum Beispiel Embryonen schädigen, Krebs erregen oder ja auch in geringer Menge tödlich wirken können. Und teils ist es auch so, dass Deutschland in der EU der einzige Exporteur ist. Also man kann schon sagen, dass die Verschleppung dieses Gesetzesvorhabens ein Erfolg des Lobbyings ist der Chemieindustrie. Wir glauben, dass es andere und bessere Möglichkeiten gibt als ein Exportverbot. Frank Terhorst, Leiter Strategie und Nachhaltigkeit von Bayer Crop Science. Wir treffen ihn in einem Büroraum von Bayer. Zwei Pressesprecher begleiten das Gespräch. Also zum einen müssen wir, glaube ich, hier nochmal betonen, dass chemische Pflanzenschutzmittel, die vielleicht am meisten untersucht und analysierte Produktgruppe sind, neben Medikamenten, zu denen wir überhaupt Zugang haben, sodass unsere Produkte absolut sicher sind. Und zwar nicht nur, wenn sie zu 100% korrekt angewandt und eingesetzt werden. Terhorst betont, schon seit 2013 habe sich Bayer selbst verpflichtet, keine Produkte mehr zu exportieren, die von der WHO als extremely hazardous, also extrem gefährlich, eingestuft würden. Weiterhin im Einsatz sind allerdings Stoffe der Klasse highly hazardous, also hochgefährlich. Grundsätzlich denken wir, dass gerade die Innovationskraft von europäischen Pflanzenschutzmittelfirmen genutzt werden muss und sollte. Wir entwickeln Produkte weltweit, das heißt aber nicht, dass all unsere Produkte in jeder Region oder in jedem Land zugelassen werden. Denn Deutschland braucht zum Beispiel keine Bananenfungizide oder braucht keine Insektizide gegen Heuschrecken. Deswegen wird es immer wieder der Fall sein, dass bestimmte Produkte nur in bestimmten Ländern zugelassen werden. Das sagt aber nichts über die Sicherheit aus. Wir verkaufen ohnehin nur Produkte, die in mindestens einem OECD-Land zugelassen sind. Das, glaube ich, wären gute Rahmenbedingungen für ein zukünftiges Portfolio, dass wir auf Innovation uns fokussieren und nicht auf Verbote. Berlin. Touristengruppen spazieren entlang der Spree. Vor dem Bundespresseamt hat sich eine Gruppe von 30 Menschen versammelt. Ich würde die Frage gern gleich mal an Sie richten. Was ist für Sie eigentlich Lobbyismus? Was daran gut, was daran schlecht? Was würden Sie sagen? Interessenvertretung für eben ein bestimmtes Produkt oder eine Richtung. Für irgendein Interesse, genau. Interessenvertretung hört sich schon mal deutlich weniger schlecht an. In Deutschland hat ja Lobbyismus ist so ein ganz negativ besetzter Begriff. Interessenvertretung, vielleicht ein Synonym, hört sich weniger schlimm an. Bestechungsgelder kann auch eine Assoziation sein. Manchmal denken viele Leute denken bei Lobbyismus auch an Korruption und es ist manchmal gar nicht so klar, wo die Grenze ist. An diesem Samstag im April veranstaltet die Organisation Lobby Control einen Stadtrundgang durchs Regierungsviertel. Und das ist aus unserer Sicht auch ein Grundproblem beim Lobbyismus, denn bestimmte Interessen können einfach viel erfolgreicher vertreten. Und das liegt vor allem am Geld. Und da sind wir der Meinung, das ist eigentlich ein Problem in der Demokratie. Seit fast 20 Jahren beobachtet und dokumentiert der Verein Lobby Control den Einfluss von Lobbyisten auf die Politik. Ihre zentrale Forderung? Es braucht mehr Transparenz. Denn jene mit mehr Geld, wie die großen Agrochemiekonzerne, würden deutlich mehr von der Politik gehört als kleine Nichtregierungsorganisationen wie das Incota-Netzwerk, bei dem Silke Bäumer arbeitet. Also das, was wir so beobachten, ist schon, dass wenn Gesetze nicht kommen oder verwässert werden und die Öffentlichkeit wenig darüber spricht, dann würde ich sagen, das ist schon ein klarer Lobbyerfolg für die Industrie. Am Telefon sprechen wir mit Nina Katzemich, EU-Expertin von Lobby Control, über das Exportverbot. Insbesondere die Chemieriesen Bayer und BASF beobachtet sie schon eine ganze Weile. 15 Millionen Euro geben die größten Chemiekonzerne und ihre Interessenverbände laut Lobby Control in Berlin im Jahr für Lobbyarbeit aus. In Brüssel waren es 2022 sogar über 33 Millionen. Also es ist ein unglaubliches Machtungleichgewicht. Da ist echt sehr, sehr viel Geld im Spiel. Und mit dem Geld kann man natürlich auch was machen. Wie aber funktioniert die Lobbyarbeit? Das gehe manchmal sehr diskret vor sich, sagt Katzemich. Bayer zum Beispiel wirbt gezielt ehemalige Politikerinnen und Politiker mit guten Kontakten an. So leitet seit ein paar Jahren zum Beispiel der ehemalige Grünen-Politiker Matthias Berninger den Bereich Öffentlichkeit und Nachhaltigkeit bei Bayer. Berninger saß lange im Bundestag und war sogar Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium. Bestens vernetzt also. Oder die Unternehmen laden Abgeordnete zu netten Events ein, wie zum Beispiel als auf EU-Ebene darüber nachgedacht wurde, Landwirtschaft regionaler und umweltfreundlicher zu gestalten. Farm to Fork hieß die Initiative der EU. Vom Hof auf den Tisch. Da hat die BASF den Abgeordneten des EU-Parlaments ein Wine-Tasting-Angebot. Und dann hat der hauseigene Sommelier in so einer Videokonferenz was darüber erzählt, über den Wein und so. Das war also, dann hat man also eine nette Runde. Und danach gab es dann im Anschluss Gelegenheit, über Farm to Fork zu diskutieren. Und das ist so auch so ein Klassiker. Die sitzen da mit ihren großen Lobbybüros in Brüssel und Berlin. Oder eben in Corona machen sie es dann auch per Videokonferenzen. Und die haben einfach genug Ressourcen, um an alle wichtigen Politikerinnen heranzutreten und mit denen im jeweils angemessenen Ton irgendwie, genau. Und bei Abgeordneten macht man das halt wirklich sehr oft mit solchen netten Events, zum Essen einladen, gerne auch mal ins Sterne-Restaurant oder so wie hier mit dem Sommelier. Das ist nicht Korruption oder so, aber das schafft natürlich auch ein sehr angenehmes Klima. Es gibt auch andere Formen der Einflussnahme. So hat das Unternehmen Bayer 2013 in Washington mehr als 500.000 Euro in Werbung investiert, um die Einführung eines Gentechnik-Labels auf Lebensmitteln zu verhindern. Mit Erfolg. Oder der Weg über die Wissenschaft. Über Jahre zahlte Bayer einen jährlichen sechsstelligen Betrag an die Universität Köln für die Zusammenarbeit an Forschungsprojekten, berichtete der Spiegel. Wie genau die Kooperation aussieht, das halten Universität und Unternehmen geheim. Ja, last but not least, denke ich, ist natürlich auch super relevant, dass sie auch immer mit ein bisschen, wir nennen es Panikmache, winken können. Also, dass man sagt, hier, wenn ihr das macht, also erstens kommt da wieder der Hunger ins Spiel, aber natürlich auch das Thema Arbeitsplätze, wir können dann hier gar nichts mehr produzieren. Das ist natürlich markig, aber das sind einfach gigantische Arbeitgeber und da guckt Politik tatsächlich auch einfach zweimal hin. Aber nicht nur in Deutschland nehmen die Agrochemieunternehmen wie Bayer Einfluss auf die Politik, sondern auch in Kenia. Und auch hier gibt es Menschen, die versuchen, sich dagegen zu wehren. In the traditional way of farming, the way my grandmother used to do farming, is combination of a lot of things. In der traditionellen Landwirtschaft hat meine Großmutter vieles kombiniert. Ihr Fokus war nie Geld. Ihr Ziel war es, Essen für ihre Familie anzubauen. Es ging darum, Menschen zu ernähren. Monokultur. You don't need fertilizer. You don't need to grow one thing. Das ist Daniel Wanjama. Wir treffen ihn am Rande der kenianischen Kleinstadt Gilgil auf dem Gelände des Seed Savers Network. einer Organisation, die sich für ökologische Landwirtschaft stark macht. Sie bauen hier im Garten lokale Sorten an, ohne Pestizide, und bieten Workshops für Bauern an. Juan Jama stammt selbst aus einer Familie von Kleinbauern. Als junger Mann arbeitete er beim Landwirtschaftsministerium in Nairobi. Er sollte Landwirte unterstützen, Trainings organisieren, ihnen zeigen, wie sie effizienter Landwirtschaft betreiben können. Im Ministerium haben wir eng mit den Agrochemiekonzernen zusammengearbeitet. Ich erinnere mich, zu Trainings von Syngenta eingeladen worden zu sein. Auch Bayer organisierte diese Trainings für die Mitarbeiter des Ministeriums und für Leute, die Agroshops betreiben. Immer wieder erzählt Juan Jama, seien Vertreter von Bayer und Syngenta bei Trainings- und Informationsveranstaltungen aufgetaucht. Niemand hätte es seltsam gefunden, dass Vertreter der Industrie so selbstverständlich mit am Tisch saßen. Es gab zum Beispiel ein Programm, bei dem Gutscheine für Pestizide und hybrides Saatgut an Bauern verteilt wurden. Und sobald sie daran gewöhnt waren, sollten sie es selbst kaufen. Irgendwann merkte ich, dass das am Ende nicht den Menschen dient, sondern den Firmen. Schließlich sei ihm klar geworden, ausländische Unternehmen gestalten die Landwirtschaftspolitik in Kenia. Und zwar zu ihren Gunsten. Und die Behörden sind sogar noch dankbar dafür. Die Empfehlungen für die Bauern klingen wie aus einem Bayer-Werbekatalog. Mehr Monokulturen, mehr Dünger, mehr Pestizide. Ich fand es merkwürdig, dass die Agrochemiekonzerne Workshops für Mitarbeiter des Landwirtschaftsministeriums organisiert haben. For the Ministry of Agriculture staff. Sie kamen mit neuen Produkten, stellten sie vor und sagten, die müsst ihr empfehlen. Und hohe Beamte des Ministeriums kamen und sagten ihnen ihre Unterstützung zu. Ministry officials would understand these functions and say we want to support you in this. 2014 kündigte Juan Jama schließlich. Er sagt, er habe das Gefühl gehabt, nicht das Richtige zu tun, vereinnahmt zu werden. Als ich im Ministerium anfing, dachte ich, es wäre objektiver, offener. Ich dachte, man könnte kritisch denken und ländliche Gemeinschaften unterstützen. Aber ich musste feststellen, dass es eine Zwangsjacke gibt. Was Juan Jama uns erzählt, wird uns auch von anderen in Kenia berichtet. Gespräche zwischen Ministerium und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu den Folgen von Pestizideinsatz, bei denen plötzlich Vertreter von Bayer oder BASF auftauchen. Gesponserte Reisen für Politikerinnen oder Beamte, von der Industrie bezahlt. Doch auch Bayer steht zunehmend unter Druck. Nach der Übernahme des umstrittenen Konzerns Monsanto im Jahr 2018 und den Klagen in den USA wegen des Unkrautvernichters Glyphosat ist das Unternehmen um seinen Ruf bemüht. Deswegen gibt es seit einigen Jahren Bayer Center of Excellence im ganzen Land. Wir sind auf dem Weg zu einem Bayer Center of Excellence in Mwea. Angeblich sollen Bauern dort den richtigen Umgang mit Pestiziden lernen. Und den richtigen Schutz. Auf dem Testfeld stehen die Maisstauden besonders hoch, leuchtend grün. Unser Gesprächspartner heißt Erastus Mwangi. Seit mehr als 6 Jahren führt er Schulungen für Bayer durch. Es gab großen Bedarf für unsere Einrichtung, weil die Bauern nicht Bescheid wissen. Die kaufen irgendwelche Chemikalien und sprühen sie dann einfach. Mwangi zeigt stolz das Feld mit dem hohen Mais und den rot glänzenden Tomaten. Hier sollen die Bauern sehen, wie gut die Bayer-Produkte funktionieren. Mwangi hat für alles die entsprechenden Hochglanzbroschüren zur Hand. Dann lässt er uns von einem Mitarbeiter das korrekte Anlegen einer Schutzausrüstung vorführen. Der Mann zieht die Schutzhose über die Gummistiefel, die Jacke über die Handschuhe, eine Schutzbrille und eine Atemmaske vors Gesicht. Immer wieder klingelt Mwangis Telefon. Es sind Bauern, die ihn bitten, vorbeizukommen, weil sie Probleme mit ihren Pflanzen haben. Mwangi ist für viele der einzige Experte, an den sie sich wenden können. Ich kann Sie hier als Agronom zur richtigen Anwendung dieser Chemikalien beraten. Das klingt erstmal gut. Aber die Produkte, die er empfiehlt? Natürlich ausschließlich Bayer-Produkte. Und die meisten Sprüher können sich die vorgeführte Schutzausrüstung gar nicht leisten. Auf den Feldern in der Umgebung sieht man niemanden, der auch nur annähernd geschützt ist. Es wird klar, das vermeintliche Aufklärungszentrum ist am Ende ein reines Verkaufsprojekt. Zurück in Nairobi fahren wir zur Bayer Dependance, ein großer grauer Block außerhalb des Zentrums. Dort sprechen wir mit David Ndungu, verantwortlich für den Verkauf in Ostafrika. Er spricht erstaunlich offen über die Center of Excellence. Unser Ziel ist es, am Ende unseren Gewinn zu erhöhen. Am Ende des Tages fragt die Firma, wir haben diesen Betrag für das Center of Excellence ausgegeben, hat es sich gelohnt? Wie sehr steigern wir unseren Absatz durch das Center in Zentralkenia? Können wir unseren Gewinn im ersten Jahr um 60.000 bis 70.000 Euro steigern? 100.000 im zweiten Jahr? Auch in Kenia gibt es eine Behörde, die den Einsatz von Pestiziden kontrollieren soll. Doch sie ist chronisch unterfinanziert und arbeitet deshalb eng mit CropLife zusammen, dem Dachverband der Agrochemieindustrie. CropLife finanziert den Mitarbeitern dieser Behörde Fortbildungen und Reisen und führt sie mit Agrarexpertinnen und Experten zusammen. Wir tun alles dafür, dass die Bauern verstehen, was für ein großes Potenzial in Pflanzenschutzmitteln steckt. Erzählt uns der Geschäftsführer von CropLife Kenia, Eric Kimungui. Wie einflussreich CropLife ist, sieht man auch daran, dass rund die Hälfte der Gewinne durch Importzölle auf Pflanzenschutzmittel direkt an den Lobbyverband selbst fließen. Die Mittel erhält die Industrie für ihre Kontrollaufgaben, die ihr vom kenianischen Staat überlassen wurden. Für die Vision des kenianischen Präsidenten von einer industriellen Landwirtschaft sind die europäischen Unternehmen unabdingbar. Sie bringen Innovation ins Land und treiben die Landwirtschaft voran. Diese Unternehmen haben ihre Produkte verantwortungsbewusst entwickelt und sie fördern das Wissen bei den Bauern, wie man richtig mit ihnen umgeht. Was für Kimungui allerdings keine Rolle spielt, die Produkte, die sie vertreiben, sind eigentlich für eine industrielle Landwirtschaft entwickelt worden. In Kenia werden sie aber größtenteils von Kleinbauern verwendet, nah an Häusern, an Trinkwasserquellen und ohne jeglichen Schutz. Oft ohne die Einhaltung der nötigen Wartezeiten zwischen Sprühen und Ernten. Auf dem Testfeld der Organisation Seed Savers Network steht Daniel Wanjama und will zeigen, dass es auch Alternativen gibt. Hochbeete in Kreisform, ein Hasenstall, Bäume, um die herum Wassersammelbecken ausgehoben sind. Hier wird mit verschiedenen Methoden der Agrarökologie experimentiert. Pflanzenschutzmittel aus Tierurin, sparsame Wasserkreisläufe oder das Züchten von Nutzpflanzen, deren Saatgut wiederverwendet werden kann. Ziel ist es, Synergien zwischen Pflanzen, Tieren, Boden und Wasser zu nutzen. So, a lot has changed. I won't say it's because of me, but I think times have changed. Vieles hat sich schon geändert. Nicht unbedingt wegen meiner Arbeit, aber ich glaube, es gibt Fortschritte und neue Ideen. Mehr Offenheit für Alternativen zu der einseitigen Nutzung von Pestiziden. As opposed to only use of agrochemicals. Jede Woche kommen Bauern aus der Region zu Wanjama, um zu lernen, wie man ohne chemische Pestizide erfolgreich Landwirtschaft betreiben kann. Viele erzählen, dass es Krebsfälle in der Familie, eigene Pestizidvergiftungen oder verunreinigte Gewässer sind, die sie hierher getrieben haben. I know agrochemical industry have been using policymakers. Ich weiß, dass die Agrochemieindustrie Einfluss auf die Politik nimmt. Ich weiß nicht, ob es Korruption ist oder nicht. Sie können das gut. Aber was sie nicht können, ist die Graswurzelbewegungen zu beeinflussen oder die Gesetze. Es geht hier um Grundrechte, die sie verletzen. Aus der Verantwortung kommen sie nicht raus. Unser Essen sollte genauso sicher sein wie das Essen, das wir exportieren. Our food should be as safe as the food that we are sending out of the country. Yeah? Exportschlager Gift. Der Einfluss der Agrochemie-Lobby. Ein Feature von Paul Hildebrand und Birte Mensing. Es sprachen die Autorin und der Autor sowie Philipp Engelhardt, Robert Frank und Talin López-Wiegmann. Ton und Technik Lukas Wilke, Regie Beatrix Ackers, Redaktion Christiane Habermals. Produktion Deutschlandfunk 2024.